Stuttgart, die Stadt der Auslandsdeutschen, feiert mit den deutschen Brüdern und Schwestern aus aller Welt vom 28. August bis 5. September 1937 die 5. Reichstagung der Auslandsdeutschen. Durch fränkisches und schwäbisches Land braust der Sonderzug, der die Deutschen aus Übersee bringt, der Stadt der Auslandsdeutschen entgegen. Kommen so sehr weit her aus Windhoek in Deutsch-Südwest. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie mit Ihrem weißen Haar 70 Jahre sind Sie alt, nicht wahr? Nein. Wie alt? Darf man das verraten? Sie haben ja. 60. Dass Sie den größten Teil Ihres Lebens dort unten zugebracht haben und manches schwere Schicksal. Sie haben den Herero-Aufstand mitgemacht, Sie haben Ihre 8 Kinder dort unten erzogen im Busch, nicht wahr? Und Ihr Gatte ist kurz vor dem Krieg. 1930 ist Ihr Gatte gestorben. Ja. Nun hat es aber mit dessen Tätigkeit eine besondere Bewandtnis, die unsere Hörer interessieren wird. Ja. Er ist, wenn ich Sie recht verstanden habe, der Pionier des Weinbaus dort unten gewesen. Erst Pionier. Wie hat er das gemacht? Wie er das gemacht hat? Ja, ich meine, ist der Weinbauer von Beruf gewesen? Ja, er kam aus dem Rheinland. Aha. Aber die Eltern waren auch Weinbauer, nicht? Vom Hunsrück. Aha. Und hat Trauben mitgebracht? Er hat von der Mission, der hatte ein paar Stecke gehabt. Die alte Mission. Ja. Und daher hat er die Stecklinge gemacht. Ah, so. Und da hat er den ersten Wein gestanden. Wie lange sind Sie, Frau Ludwig, nicht mehr in Deutschland gewesen? Ich meine, im Reich? 17 Jahre. 17 Jahre, nicht? Jetzt. Ja. Jetzt. Und Sie fahren, wenn die Tagung hier vorbei ist, wieder zurück nach Windhoek? Ja, ich, im Winter. Ich weiß es noch nicht genau. Ja, eben. Ich weiß noch nicht und was haben Sie nun für einen Eindruck gewonnen? Und ein was sehr stellen? Schön, ich bin begeistert von dem neuen Deutschland. Und das habe ich übererwarten, ist es also, die Eindrücke sind auch nicht übererwarten, war schön. Und nun sind Sie natürlich sehr gespannt. Bin ich sehr beglückt, dass ich unser geliebtes Deutschland so gefunden habe, so wie es ist. Hauptbahnhof Stuttgart. Die Sonderzüge, die unsere auslandsdeutschen Gäste bringen, treffen ein. Der erste kommt aus Mailand. Neben uns fährt jetzt die Lokomotive hier den Bahnsteig ein, geschmückt mit Tannengrün, einem weißen Hakenkreuz. Und nun öffnen sich die Türen der vielen, vielen Wagen. Und herausragen die Hände der auslandsdeutschen Brüder und Schwestern, die deutschen Volksgenossen, die hier auf dem Bahnsteig stehen, begrüßen. Die SA-Standartenkapelle 119 konzertiert. Nun begrüßt der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart die Gäste. Die ganze Stadt Stuttgart steht im Banne der großen Reichstagung der Auslandsdeutschen. Es ist mir als Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Auslandsinstituts eine aufrichtige Freude, Sie alle, meine auslandsdeutschen Gäste, in unserer Stadt auf das Herzlichste willkommen zu heißen. Der Führer hat Stuttgart zur Stadt der Auslandsdeutschen bestimmt. Unsere Stadt ist sich der daraus ergebenen Verpflichtung im Innersten bewusst. Wir Stuttgarter wollen alles daran setzen, dass diese Stadt in Wahrheit für Sie zum Sinnbild der Verbundenheit mit der heimatlichen Erde, mit Blut und Boden, mit den Begriffen der Kameradschaft und der Treue, der Volksgemeinschaft, der Ehre, der Liebe und der Hingabe zu Führer und Volk werde. Wir Stuttgarter wollen alles daran setzen, dass diese Stadt für Sie, meine Brüder und Schwestern in aller Welt, zum Inbegriff alles wahrhaft Deutschen werde. Diese Stadt, die eine gesamtdeutsche Aufgabe, die Pflege des auslandsdeutschen Gedankens, die Verbindung des Mutterlandes mit dem Volkstum jenseits der Grenzen übertragen wurde. Diese Stadt kommt Ihnen, meine lieben Freunde, mit innerster Aufgeschlossenheit, mit stärkster Aufnahmebereitschaft entgegen. Die ganze Stuttgarter Bevölkerung als solche fühlt sich als Gastgeber. Mögen Gastgeber und Gäste in diesen Tagen zu einer Einheit völkischen Wollens verschmelzen. Ein deutsches Bewusstsein, ein fester Wille, eine heiße Liebe zu Führer und Volk möge uns umschließen. Das ist unser Wunsch für diese Tage. Das ist mein Willkommengruß an die deutschen Volksgenossen aus aller Welt. Von allen Türmen entbieten die Glocken der Stadt den Deutschen jenseits der Grenzen ihren ehernen Gruß. Die Gau-Frauenschaftsleiterin Parteigenossin Heindl begrüßt die auslandsdeutschen Schwestern. Deutsche Frauen und Männer, über jeder Heimkehr steht doppelte Freude. Freude bei denen, die heimkehren dürfen, so wie es uns immer geht, wenn wir zurückkehren ins Elternhaus. Und Freude bei denen, die Heimkehrenden erwarten. Und so geht es uns als eine Frauenschaft, die wir das Glück und die Freude haben, im Gau zu wohnen, der die Stadt der Auslandsdeutschen wird. Wir sind stolz darauf, gerade in dem Gau zu wohnen, der uns einmal all die Deutschen aus der ganzen Welt bringt. Und ganz besonders wir Frauen sind stolz, auch unsere Schwestern aus dem Ausland kennenzulernen. Alle die Schwestern, die jahrelang nach dem Tag sich gefreut und nach dem Tag sich gesehnt haben. Durch Presse und Propaganda draußen ist es wohl nicht möglich, das Deutschland zu kennen, so wie wir seit Jahren das Glück haben, es zu kennen. Aber wir führen euch an den Händen hinein in ein Deutschland, so wie ihr es euch nicht erwartet. Ein Deutschland, das eure kühnsten Erwartungen und Hoffnungen übertrifft. Ein Deutschland, in dem auch einst Brudermord, Arbeitslosigkeit, Klassenkampf, Unfriede, all das geherrscht hat, was den deutschen Menschen, was das deutsche Volk in seinem inneren Bestand gefährdet und zersetzt hat. Heute zeigen wir euch ein Deutschland mit Menschen wieder mit Kraft und Glauben, mit Menschen wieder, die den unbeugsamen Willen haben, wir werden schaffen. Und mag die Fresse noch so toben draußen, wir werden schaffen, auch wir Frauen, die wir ja in der ganzen Welt. Die wir ja in der ganzen Welt als entrechtet und versklavt verschrien sind. Wir fühlen uns wohl in unseren Sklavenketten und wir möchten offen sagen, es gibt wohl kein Land, in dem die Frau mehr in den Aufbau der Nation eingebaut ist, als gerade die deutsche Frau. Denn es gibt keine Arbeiten in Deutschland, in denen nicht die Frau groß mit beteiligt ist, auch wenn wir nicht in den Parlamenten sitzen. Davon hängt unsere Seligkeit nicht ab. Unser Wohl und unsere Seligkeit für dieses Volk, die hängen davon ab, dass wir in den Stellen sitzen, in denen wir arbeiten müssen, um unseres Volkes willen. Applaus.